Das Sternenkloster. Ununterbrochen stießen neue Abgesandte aus allen Ländern Phantasiens zur Menge derer, die Bastian auf seinem Zug zum Elfenbeinturm begleiteten. Zählungen erwiesen sich als vergeblich, denn kaum war man damit fertig, waren schon wieder neue eingetroffen. Ein vieltausendköpfiges Heer setzte sich allmorgendlich in Bewegung, und wenn gerastet wurde, war das Lager die allersonderbarste Zeltstadt, die sich nur denken lässt. Da die Weggenossen Bastians sich nicht nur an Gestalt, sondern auch an Körpergröße sehr voneinander unterschieden, gab es Zelte von den Ausmaßen einer Zirkusarena bis herab zu solchen, die nicht größer waren als ein Fingerhut. Für Bastian hatte man inzwischen ebenfalls ein Zelt beschafft, und es war das prächtigste von allen. Es hatte die Gestalt eines kleinen Hauses, war aus glänzender, farbenprächtiger Seide und über mit goldenen und silbernen Bildern bestickt. Auf dem Dach wehte eine Fahne, die einen siebenarmigen Leuchter als Wappenzier zeigte. Das Innere war mit Decken und Kissen weich gepolstert. Wo auch immer das Heerlager aufgeschlagen wurde, dieses Zelt stand im Zentrum. Und der blaue Djinn, der inzwischen so etwas wie Bastians Kammerdiener und Leibwächter geworden war, stand vor seinem Eingang Posten. Atreo und Fuchur befanden sich noch unter der Schar von Bastians Begleitern, aber seit des öffentlichen Tadels hatte er kein Wort mehr mit ihnen geredet. Bastian wartete insgeheim darauf, dass Atreo nachgeben und um Verzeihung bitten würde, aber Atreo tat nichts dergleichen. Auch Fuchur schien nicht bereit zu sein, Bastian zu respektieren. Und gerade das, sagte sich Bastian, mussten sie nun einmal lernen. Wenn es darauf ankam, wer es so länger aushalten konnte, dann würden die beiden schließlich einsehen müssen, dass sein Wille unbeugsam war. Aber wenn sie nachgeben würden, dann wollte er ihnen mit offenen Armen entgegenkommen. Wenn Atreo vor ihm niederkniete, so wollte er ihn aufheben und sagen, »Du sollst nicht vor mir niederknien, Atreo, denn du bist und bleibst mein Freund.« Aber vorerst zogen die beiden als Letzte im Zug mit. Fuchur schien das Fliegen verlernt zu haben und lief zu Fuß, und Atreo ging neben ihm her, meistens gesenkten Hauptes. Wenn sie früher als Vorhut dem Zug in den Lüften vorausgeeilt waren, um die Gegend zu erkunden, so marschierten sie jetzt als Nachhut hinterdrein. Bastian war darüber nicht froh, aber er konnte es nicht ändern. Wenn der Heerzug unterwegs war, ritt Bastian meistens an der Spitze auf der Mauleselin Jicha. Immer öfter kam es allerdings vor, dass er dazu keine Lust hatte und stattdessen Xayide in ihrer Sänfte besuchte. Sie empfing ihn stets mit großer Ehrerbietung, überließ ihm den bequemsten Platz und setzte sich zu seinen Füßen. Sie wusste immer ein interessantes Gesprächsthema und vermied es, ihn über seine Vergangenheit in der Menschenwelt zu befragen, nachdem sie bemerkt hatte, dass ihm das Reden darüber unangenehm war. Sie rauchte fast ununterbrochen aus einer orientalischen Wasserpfeife, die neben ihr stand. Der Schlauch daran sah aus wie eine smaragdgrüne Viper, und das Mundstück, das sie zwischen ihren langen marmorweißen Fingern hielt, glich einem Schlangenkopf. Wenn sie daran sog, schien es, als ob sie ihn küsste.